Erster Gott sprach wieder zu mir. Zweiter, er sagte, Menschensohn, sprich für mich. Sag, weint, denn ein schlimmer Tag kommt. Dritter, der Tag des Herrn ist nah. Es wird ein dunkler Tag mit vielen Wolken sein. Es ist die Zeit für die Strafe der Völker. Vierter, ein Krieg kommt nach Ägypten. Das Land Kusch bekommt große Angst. Viele Menschen in Ägypten sterben. Die Feinde nehmen den Reichtum weg. Sie zerstören die Häuser. Fünfter, Kusch, Put, Lut und andere Völker kämpfen mit Ägypten. Sie alle werden im Krieg sterben. Sechster, der Herr sagt, die Helfer von Ägypten fallen. Der Stolz des Landes endet. Von Migdol bis Syene sterben die Menschen im Krieg. Siebter, das Land wird leer sein. Die Städte werden kaputt sein. Achter, ich zünde Ägypten an. Alle Helfer werden besiegt. Dann wissen sie, ich bin der Herr. Neunter, an diesem Tag schicke ich Boten auf Schiffen. Sie machen den Menschen in Kusch Angst. Kusch wird zittern, wenn Ägypten bestraft wird. Dieser Tag kommt sicher. Zehnter, der Herr sagt, ich beende den Lärm in Ägypten. König Nebukadnezar aus Babel wird das tun. Elfter, er kommt mit seinem starken Heer. Sie sind sehr hart. Sie ziehen ihre Schwerter gegen Ägypten. Das Land wird voll mit Toten sein. Zwölfter, ich mache die Flüsse trocken. Ich gebe das Land in die Hand von bösen Menschen. Fremde Leute machen alles kaputt. Ich, der Herr, habe das gesagt. Dreizehnter, der Herr sagt, ich zerstöre die falschen Götter. In der Stadt Nof gibt es keine Götzen mehr. Es gibt keine Anführer mehr in Ägypten. Ich mache den Menschen Angst. Vierzehnter, ich mache Patros leer. Ich zünde die Stadt Zoan an. Ich bestrafe die Stadt Nau. Fünfzehnter, ich bin sehr zornig auf die Stadt Zin. Zin ist die Festung von Ägypten. Ich vernichte die vielen Menschen in Nau. Sechzehnter, ich lege Feuer in Ägypten. Die Stadt Zin wird vor Angst zittern. Die Mauern von Nau gehen kaputt. In Nof kommen Feinde am hellen Tag. Siebzehnter, die jungen Männer von Orn und Pibeset sterben im Krieg. Die anderen Menschen müssen weggehen. Achtzehnter, in Tachpanches wird es dunkel sein. Dort breche ich die Macht von Ägypten. Der Stolz des Landes endet. Dunkle Wolken kommen über die Stadt. Die Menschen werden gefangen. Neunzehnter, so bestrafe ich Ägypten. Dann wissen sie, ich bin der Herr. 20. Es war im 11. Jahr, im 1. Monat. Am 7. Tag sprach der Herr zu mir. 21. Menschensohn, ich habe den Arm des Pharao gebrochen. Niemand verbindet seinen Arm. Er wird nicht gesund. Er hat keine Kraft für das Schwert. 22. Der Herr sagt, ich bin gegen den Pharao. Ich breche seine beiden Arme. Das Schwert fällt aus seiner Hand. 23. Ich jage die Ägypter weg. Sie müssen in vielen anderen Ländern leben. 24. Ich gebe dem König von Babel Kraft. Ich gebe ihm mein Schwert. Aber ich breche die Arme des Pharao. Er wird vor Schmerz schreien. 25. Ich mache den König von Babel stark. Der Pharao wird schwach sein. Ich gebe dem König von Babel mein Schwert gegen Ägypten. Dann wissen sie, ich bin der Herr. 26. Ich verteile die Ägypter in fremde Länder. Dann wissen sie, ich bin der Herr.